der soll dir sagen, dass ich dich nicht vergess auf dieser Welt. Ja, dieser kleine Freund soll dich erinnern an unsere schöne Zeit bei dir zu Hause.